In der Berliner Impro-Theaterszene ist Karin Mietke mit ihrem Theater Bühnenrausch wohl bekannt. Viele Gruppen traten in dem kleinen Theater in Prenzlauer Berg zum ersten Mal auf. Doch wie waren eigentlich die Anfänge des Bühnenrauschs selbst? Wir hatten ja damals eine Impro-Gruppe, die hieß Improsant, ganz früher mal aus einem Workshop entstanden. Und wir hatten dann so in so einer Silvester-Sektlaune, als wir schon gut besektet auf einem grünen Ledersofa bei den Gorillas bei der Silvesterfeier saßen, haben wir dann gesagt, nächstes Jahr feiern wir in unserem eigenen Theater. Im nüchternen Zustand verfliegen solche Ideen meist schnell. Nicht jedoch bei Karin. Ich bin so wirklich ein Mensch kurzer Entscheidung. Sowas überlege ich mir abends beim Zu-Bett-Gehen und sage, so, das mache ich morgen und dann mache ich das auch. Karin investierte all ihre Ersparnisse und baute zusammen mit ihren Gruppenkollegen und befreundeten Handwerkern einen alten Lebensmittelladen in den heutigen Bühnenrausch um. Im Flur gegenüber der Damentoilette hängen die einzigen Fotos aus dieser Zeit. Wir haben ein Vierteljahr hier geackert, Tag für Tag, und sind nicht darauf gekommen, mal Fotos zu machen. Ja, und dann kam ich mal eine Freundin besuchen und die hatte dann die einzigen Fotos geschossen. Und da bin ich dann sehr dankbar und hat mir das zur Eröffnung geschenkt. Am Ende war der Umbau zwar teurer als geplant und Karin fing durch den Stress wieder an zu rauchen. Gezögert hat sie jedoch keine Sekunde. Auch wenn ihre Gruppe überhaupt kein Konzept für das neue Theater hatte. Wir wollten eigentlich eine Heimstätte haben, aber wir sind ja praktisch nur einmal im Monat aufgetreten. Also musste oder zweimal vielleicht, ja. Und insofern mussten die anderen Tage schon gefüllt werden. Und da habe ich in meiner Blauäugigkeit mich dann wahnsinnig gefreut und war sehr stolz, dass unglaublich viele Anfragen kamen von Kleinkünstlern. Aber dann saßen hier so 2, 3 Zuschauer und ich ging hier so mit 4,37 € abends nach Hause. Besser wurde es, als auch andere Impro-Gruppen das neue Theater entdeckten. Erst dort probten und schließlich auch auftraten. Das war dann auch günstig, weil gerade Impro-Gruppen, die neu anfangen, natürlich eine Menge Zuschauer haben. Erstmal alle Freunde, Verwandten und sowas werden da requiriert. Das bröckelt nachher zwar ein bisschen, aber zum Anfang ist es eben gut. Und wir haben alle gedacht, ja, jetzt kommt da der große Durchbruch. Ja. Aber es ist schon harte Arbeit, muss ich schon sagen, so Gäste hier reinzukriegen bei dem Angebot in Berlin. Deshalb plant Karin auch nächstes Jahr, wenn sie 70 wird, diese Arbeit abzugeben, um mehr Zeit zu haben, selbst auf der Bühne zu stehen. Sie erinnert sich noch genau daran, wie alles anfing. Sie sah ihre erste Improvisationstheatershow und fand es einfach magisch, wie aus dem Nichts heraus Geschichten entstanden. Es war auch witzig und man kannte das aus, sag ich mal, normalen Sprechtheaterbühnen, dass es häufig jedoch irgendwie sehr schwer und pädagogisierend und jetzt passt mal auf und jetzt denkt mal drüber nach. Und da war so Theater, da konnte man einfach nur so hinhören und sich dran freuen und lachen. Schließlich meldete sich Karin zu ihrem ersten Impro-Workshop bei den Gorillas an, wobei sie nicht sofort ins Spiel kam. Es war so, dass ich dann beim Warm-up in den ersten 20 Minuten irgendwie Leute auf dem Boden rollten und ich stand daneben und habe gedacht, was machen die hier, was mache ich nicht? Also entschuldige bitte, ich roll mich hier nicht auf dem Aula-Boden. Wie rum, das finde ich zu blöd, ja. Doch dann dauerte es nicht lange und Karin rollte ebenfalls mit und hatte Spaß dabei. Auf die Bühne zog es sie übrigens schon früh. Schon in der Grundschule. Ja, als ich in der Schule war, gab es immer wieder zu Festlichkeiten, ob Weihnachtsfeiern, Schulfeiern, ähnliches, wo Karin sich immer gemeldet hat, den Zeigefinger ganz oben hatte, weil sie dann zum Beispiel bei Schneewittchen spielen wollte und ich war dann aber nur einer von den Zwergen. Statt Schneewittchen zu sein oder bei Krippenspielen die Mutter Maria zu sein, war ich eben auch nur der Esel. Jetzt spiele ich, was ich will und jetzt spiele ich auch ernsthaft einen Esel. Und wie spielt man ernsthaft einen Esel? Ich glaube, du musst wirklich dann überlegen, was du mit dem Esel assoziierst. Ja? Also man kann mit einem Esel zum Beispiel wahnsinnige Gutmütigkeit assoziieren oder ein ungestümes Ausbrechen oder ich habe neulich gerade wieder einen Esel gesehen und der guckte wirklich so intensiv über den Zaun mich an, als ob er sagen wollte, kannst du nicht mal rüberkommen und dich ein Weilchen mit mir unterhalten? Ich stehe hier so ganz allein auf meiner Wiese. Solche Sachen. Begeisterte Karin am Impro-Theater anfangs vor allem die Schnelligkeit und Witzigkeit, sucht sie heute mehr nach emotional intensiveren Ausdrucksformen. Was ich heute beim Impro favorisiere, ist zu sehen, dass Schicksale auch dargestellt werden, Biografien gespielt werden, Charakter gespielt werden. Deswegen sage ich, pinkelnde Hunde kann ich nicht mehr sehen. Das rote Sofa, auf dem wir das Interview führen, hat Karin Mietke für ein improvisiertes Kammerspiel angeschafft. Das Publikum denkt sich einen Kunstgegenstand aus und dann improvisieren vier Spieler eine Stunde lang. Der Besitzer dieses Kunstwerkes lädt Freunde oder Familie zu sich ein, um dieses Kunstwerk zu enthüllen. Und über dieses Kunstwerk werden die Beziehungen dieser vier Menschen untereinander oder deren Erlebnisse, die sie früher hatten, alleine oder miteinander, aufgerollt. Und das finde ich ganz spannend. Spannend findet sie auch das neueste Projekt ihrer Gruppe Impro Berlin. Im Format Eins auf die Presse in der Distel in Berlin-Mitte improvisieren sie zu aktuellen Zeitungsschlagzeilen. Karin hat inzwischen über 20 Jahre Improvisationserfahrung. In ihrem früheren Leben war sie übrigens Grundschullehrerin. Doch der Beruf machte ihr keine Freude mehr. Entweder ich bin jetzt mit Herzen da richtig dabei und alles andere ist mir egal. Dann kann ich es auch vertreten, dann acker ich auch. Und dann gucke ich auch nicht nach der Uhr oder ob sich das rentiert oder nicht. Dann mache ich's. Und das war, als ich Lehrer war, war das so. Und dann war da eine Grenze erreicht, wo ich gemerkt habe, ich mache und mache und mache und mache und mache. Aber irgendwie kommt da wenig Anerkennung rüber. Karin entschloss sich schließlich, ihren Beamtenstatus aufzugeben, um Zeit fürs Theater zu haben. Eine weitreichende Entscheidung, die sie aber, wie immer, am Abend traf und am Morgen umsetzte. Vielleicht ist das auch der Zugang zum Impro. Man kann ja nicht nachdenken. Wenn man Impro spielt, kann man nicht nachdenken, ob das jetzt gut ist oder das gut ist. Du musst einfach schnell entscheiden. Und manchmal sind die Entscheidungen falsch und manchmal sind sie richtig. Aber das prägt eigentlich das Leben. Wenn man jetzt immer nur nachdenkt, ob was richtig ist oder nicht, na, dann machst du doch auch nichts. Karin dagegen macht eine Menge. Sie leitet und organisiert den Bühnenrausch, gibt Workshops und spielt vor allem selbst mit ungebrochener Begeisterung. Dabei freut sie sich, wenn es nicht allzu glatt läuft. So mag das unter Impro-Spielern eben sein. Wenn es läuft, läuft gut. Die Zuschauer finden es toll, die Zuschauer sind zufrieden. Und trotzdem fehlt uns so dieser Moment, wo man am Abend sagt, oh, das hatte ich noch gar nicht. Das ist wirklich ganz neu. Was mache ich denn jetzt damit? Diesen Moment, wo du 10 Zentimeter über dem Boden hängst mit beiden Füßen und nicht weißt, oh, wo ist der Boden? Und das ist toll. Und dann den Boden wieder zu finden und zu sagen, ja. Aber das muss sein, sonst macht man kein Impro, wenn das alles immer nur so glatt latscht. Dann kann ich auch normales Theater spielen. Die Leute bewundere ich übrigens sehr, die so 20, 30 Mal die gleiche Vorstellung spielen und dem Zuschauer dieses Gefühl vermitteln, wir machen das heute zum ersten und letzten Mal. Und für uns ist es sowas, wir spielen sowas zum ersten und letzten Mal. Und deswegen können wir das vielleicht auch mit dieser Begeisterung spielen, weiß ich nicht.